Die beiden hatten offenbar inzwischen getrennt gelebt. Sie war zu seinem Haus auf der anderen Seite der Stadt gefahren und hatte ihm, kaum dass er die Tür geöffnet hatte, zweimal in die Brust geschossen. Er war auf der Stelle tot gewesen. Sie hatte die Tatwaffe auf der Schwelle fallen lassen, sich in ihren geparkten Wagen gesetzt und gewartet, bis die Polizei eintraf und sie festnahm. Als sie am Morgen von zu Hause aufgebrochen war, hatte sie dafür gesorgt, dass ihre beiden Kinder den ganzen Tag in der Obhut eines Babysitters sein würden. Exler rief sogleich Peggin an und erzählte ihr, was passiert war. »Hättest du gedacht, dass sie dazu fähig ist?« fragte Peggin. »Eine so hilflose Person? Nein, niemals. Sie hatte ein Motiv, Kindesmissbrauch. Aber Mord? Sie hat mich gefragt, ob ich ihn für sie umbringen würde. Sie hat gesagt, ich brauche jemanden, der diesen bösen Mann umbringt.« »Was für eine entsetzliche Geschichte«, sagte Peggin. Diese zerbrechlich wirkende Frau mit ihrer zarten, kindlichen Statur, der harmloseste Mensch, den man sich vorstellen kann. »Sie werden sie nie im Leben verurteilen«, sagte Peggin. »Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann sie Unzurechnungsfähigkeit geltend machen und davonkommen. Aber was wird dann aus ihr? Was wird aus ihrer Tochter? Wenn das kleine Mädchen nicht schon zerstört war durch das, was der Stiefvater getan hat, dann wird es jetzt zerstört werden durch das, was die Mutter getan hat. Von dem kleinen Jungen ganz zu schweigen. Möchtest du, dass ich heute Abend komme? Du klingst ganz erschüttert.« »Nein, nein«, sagte er, »es ist alles in Ordnung. Ich habe nur noch nie jemanden gekannt, der einen Menschen getötet hat. Nicht auf der Bühne, sondern im wirklichen Leben.« »Ich komme später zu dir«, sagte Peggin. Und als sie dann da war, setzten sie sich nach dem Essen ins Wohnzimmer und er erzählte ihr in allen Einzelheiten, was Sybil Van Buren in der Klinik zu ihm gesagt hatte. Er suchte ihren Brief hervor, den Brief, den sie an Jerrys Agentur geschickt hatte, und reichte ihn Peggin zum Lesen. »Ihr Ehemann behauptete, unschuldig zu sein«, sagte Exler. »Er hat gesagt, sie sei verrückt und leide unter Wahnvorstellungen.« »Und? Stimmte das?« »Meiner Meinung nach nicht. Ich habe gesehen, wie sie litt. Ich fand sie glaubwürdig.« Im Verlauf des Tages hatte er immer wieder den Artikel gelesen und das Foto von Sybil betrachtet, das daneben abgedruckt war. Ein Studioporträt, auf dem sie hübsch und jugendlich aussah. Weniger wie eine Frau in den 30ern oder gar eine Clytemnestra, als vielmehr wie eine Highschool-Cheerleaderin, die noch nichts Schlimmes erlebt hat. Am Tag darauf rief er die Auskunft an und bekam im Handumdrehen die Telefonnummer von Sybil Van Buren. Es meldete sich eine Frau, die sich als Sybils Schwester vorstellte. Er sagte ihr, wer er war, und erzählte ihr von Sybils Brief, den er ihr am Telefon vorlas. Sie kamen überein, dass sie ihn dem Anwalt ihrer Schwester übergeben würde. »Dürfen Sie sie besuchen?«, fragte er. »Ja, allerdings nur zusammen mit ihrem Anwalt. Sie weint, weil ihr die Kinder fehlen, aber davon abgesehen ist sie geradezu unheimlich ruhig.« »Hat sie über die Tat gesprochen?« »Sie sagt, es musste sein. Man könnte meinen, es wäre nicht ihr erster, sondern ihr 50. Mord gewesen. Sie scheint sich der Schwere der Tat gar nicht bewusst zu sein, als läge alles Schwere hinter ihr.« »Für den Augenblick«, sagte er. »Ja, das habe ich auch gedacht. Es wird einen großen Zusammenbruch geben. Sie wird sich nicht lange hinter dieser Maske der Seelenruhe verstecken können. Man sollte sie unter Beobachtung halten, um einen Selbstmord zu verhindern. Mir macht das, was jetzt kommt, große Angst.« »Das kann ich mir vorstellen. Was sie getan hat, passt ganz und gar nicht zu ihr, wie ich sie kenne. Warum jetzt, nach so vielen Monaten?« Als John ausgezogen war, hat er weiterhin alles abgestritten und behauptet, sie hätte Wahnvorstellungen. Und das hat sie fuchsteufelswild gemacht. An dem Morgen, als sie zu ihm gefahren ist, hat sie zu mir gesagt, sie würde ihm mit allen Mitteln ein Geständnis abringen. Ich sagte, fahr nicht hin, du wirst nur die Beherrschung verlieren. Und ich hatte recht. Ich war diejenige, die ihr zugeredet hat, zur Staatsanwaltschaft zu gehen und ihn anzuzeigen. Ich war diejenige, die ihr gesagt hat, sie soll ihn hinter Gitter bringen. Aber sie wollte nicht. Er war kein Niemand. Und der Fall wäre in die Zeitungen und ins Fernsehen gekommen. Und Allison hätte den Albtraum einer Zeugenaussage erleben müssen. Und ihr Schrecken hätte sich nur vertieft. Weil sie das gesagt hat, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass zu allen Mitteln auch sein Jagdgewehr gehören könnte. Dass sie ihn mit seinem eigenen Jagdgewehr erschossen hat, wird bestimmt bald in den Zeitungen stehen. Aber als sie an dem Sonntagmorgen bei John ankam, hat sie gar nicht erst abgewartet, ob er sie hereinbitten würde. Sie hat ihn kein einziges Wort sagen lassen. Es war nicht so, dass sie einen Streit gehabt hätten, der dann eskaliert ist, bis sie ihn schließlich erschossen hat. Sie brauchte nur sein Gesicht zu sehen. Gleich an der Haustür hat sie zweimal abgedrückt und er war tot. Er hat es zum Äußersten getrieben, hat sie zu mir gesagt. Und das hat er dann gekriegt. Weiß die Kleine es schon? Nein, sie weiß es noch nicht. Das wird nicht leicht werden. Nichts an dieser ganzen Sache wird leicht werden. Dafür hat der Verstorbene Dr. Van Buren gesorgt. Das Leid, das die kleine Allison wird durchmachen müssen, ist für mich schier unvorstellbar. Tagelang wiederholte Exler in Gedanken immer wieder den Halbsatz: Das Leid, das die kleine Allison wird durchmachen müssen. Es war höchstwahrscheinlich der Gedanke, der Sibyl zum Mord an ihrem Mann getrieben hatte, wodurch sie Allisons Leid nur vergrößert hatte. Eines Abends gingen sie zum Essen in ein nahegelegenes Gasthaus. Von dem rustikal eingerichteten Speisesaal sah man über die Straße auf einen großen, vom Sonnenuntergang beleuchteten See. Begin trug ihre neuesten Kleider. Exler und sie waren in der Woche zuvor in New York gewesen und hatten impulsiv eingekauft. Einen kurzen, eng sitzenden schwarzen Rock aus Jersey, ein ärmelloses rotes Oberteil und eine über die Schultern gehängte rote Strickjacke, beide aus Kaschmirwolle. Undurchsichtige schwarze Strümpfe, eine mit schmalen Fransen besetzte Schultertasche aus weichem Leder und an den Füßen spitze schwarze Riemenpumps, die das Fußgewölbe sehen ließen. Sie sah weich und kurvenreich und verführerisch aus, oben rot und von der Taille abwärts schwarz, und sie bewegte sich mit derart lässiger Leichtigkeit, als hätte sie nie etwas anderes getragen. Die Schultertasche hatte sie sich, wie es ihr die Verkäuferin geraten hatte, so umgehängt, dass der Riemen wie eine Schärpe schräg über ihre Brust verlief und die Tasche auf der Hüfte hing. Um zu vermeiden, dass sein Rücken sich verspannte und das Bein gefühllos wurde, hatte Exler sich angewöhnt, während des Essens zwei- oder dreimal aufzustehen und ein wenig herumzugehen. Und so erhob er sich zwischen Hauptgericht und Dessert und schlenderte zum zweiten Mal durch den Speisesaal und den Salon zur Bar. Dort bemerkte er eine attraktive junge Frau, die allein an der Theke saß. Sie musste etwa Mitte 20 sein, und aus der Art, wie sie mit dem Barmann sprach, schloss er, dass sie ein wenig betrunken war. Als sie in seine Richtung sah, lächelte er. Und um seinen Aufenthalt noch etwas zu verlängern, fragte er den Barmann nach dem Stand der Baseballtabelle. Dann fragte er sie, ob sie in der Gegend wohne oder im Gasthaus abgestiegen sei. Sie sagte, sie habe gerade einen neuen Job in einem Antiquitätengeschäft ein Stück weit die Straße hinunter angetreten und wolle nach Feierabend noch etwas trinken. Er fragte sie, ob sie etwas von Antiquitäten verstehe, und sie sagte, ihre Eltern hätten weiter nördlich ein eigenes Antiquitätengeschäft. Sie habe 3 Jahre in einem Laden in Greenwich Village gearbeitet und dann beschlossen, die Stadt zu verlassen und es in Washington County zu versuchen. Er fragte, wie lange sie schon hier draußen lebe, und sie sagte, sie sei erst vor 1 Monat hierher gezogen. Er fragte sie, was sie da trinke. Sie sagte es ihm, und er antwortete, »Der Nächste geht auf mich«, und gab dem Barmann ein Zeichen, den Drink auf seine Rechnung zu setzen. Als das Dessert serviert wurde, sagte er zu Peggy, »An der Bar sitzt eine junge Frau und betrinkt sich.« »Wie sieht sie aus?« »Als könnte sie auf sich selbst aufpassen.« »Willst du?« »Wenn du willst«, sagte er. »Wie alt ist sie?« fragte sie. »Ich würde sagen 28.« »Zeig sie mir«, sagte Peggy. Er bezahlte und sie verließen den Speisesaal und blieben im Eingang zur Bar stehen. Er stand hinter Peggyn und hielt sie in den Armen. Er spürte, dass sie vor Erregung zitterte, während sie die Frau an der Theke beobachtete. Ihr Zittern elektrisierte ihn. Es war, als wären sie zu einem einzigen, von wilder Versuchung geschüttelten Wesen verschmolzen. »Gefällt sie dir?« flüsterte er. »Sie sieht aus, als könnte sie ganz schön verdorben sein, wenn sich die Gelegenheit bietet. Sie sieht aus, als wäre sie bereit, ein verbrecherisches Leben zu führen.« »Du willst sie mitnehmen.« »Sie ist nicht Lara, aber sie tut's.« »Und wenn sie uns in den Wagen kotzt, glaubst du, das würde sie?« »Sie sitzt schon eine ganze Weile da und trinkt. Wie werden wir sie los, wenn sie uns zu Hause umfällt?« »Wir bringen sie um«, sagte Peggyn. Während er Peggyn noch von hinten umarmt hielt, rief er zur Bar, »Können wir sie mitnehmen?« »Tracy«, sagte sie. »Können wir sie mitnehmen, Tracy?« »Ich bin mit meinem eigenen Wagen hier.« »Aber können Sie auch noch fahren? Ich kann Sie zu Hause absetzen.« Peggyn zitterte noch immer. »Sie ist eine Katze«, dachte er, »eine Katze vor dem Sprung, ein Falke, der sich von der Faust des Falkners emporschwingt, ein Tier, das einem gehorcht, bis man es loslässt.« Er dachte, »Ich schenke ihr Tracy, wie ich ihr die Kleider geschenkt habe.« Über Lara hatten sie beide verwegene Dinge gesagt, weil Lara nicht da gewesen war und es keine Konsequenzen gegeben hatte. Aber das hier, das wusste er, war anders. Ihm dämmerte, dass er im Begriff war, alle Macht an Peggyn abzutreten. »Ich kann meinen Mann anrufen, damit er mich abholt«, sagte Tracy. Er hatte zuvor bereits registriert, dass sie keinen Ehering trug. »Nein, wir fahren sie. Wohin sollen wir sie bringen?« Tracy nannte den Namen einer kleinen Stadt 20 Kilometer weiter westlich. Der Barmann, der wusste, dass Exler in der entgegengesetzten Richtung wohnte, ging seiner Arbeit nach, als wäre er taubstumm. Exler hatte in diversen Filmen mitgewirkt und so kannte ihn in diesem Städtchen von 900 Einwohnern praktisch jeder, auch wenn nur wenige ahnten, dass Exlers Ruhm sich auf seine Lebensleistung auf der Bühne gründete. Die betrunkene junge Frau bezahlte, stieg vom Barhocker und griff nach ihrer Jacke. Sie war größer, als er gedacht hatte, und auch kräftiger. Eine Frau auf Abwägen vielleicht, aber kein heuriges Häschen. Eine vollbusige, üppige Blondine mit einer Art stereotyper nordischer Hübschheit. Alles in allem eine gewöhnlichere, etwas gröbere Version der imposanten Louise. Er ließ sie und Peggyn auf dem Rücksitz Platz nehmen und fuhr über dunkle Landstraßen ohne jeden Verkehr zu seinem Haus. Es war wie eine Entführung. Die Schnelligkeit, mit der Peggyn zu Werk ging, überraschte ihn nicht. Sie war nicht gebremst durch Hemmungen oder Angst, wie damals beim Friseur, und schon durch das, was er vom Rücksitz hörte, war er wie gebannt. Exler fragte sich, was in Tracys Kopf vorging. Sie setzt sich in einen Wagen zu zwei Menschen, die sie noch nie gesehen hat, fährt mit ihnen auf einem Feldweg zu einem abgelegenen Haus und steigt dort aus dem Wagen in einen Zirkus mit drei Arenen. Mag sein, sie ist betrunken, aber sie ist auch jung. Wie blind für Gefahr kann sie sein? Oder flößen Peggyn und ich ihr Vertrauen ein? Ist Gefahr gerade das, was Tracy sucht? Ist sie so betrunken, dass es ihr egal ist? Er fragte sich, ob sie so etwas schon einmal getan hatte. Und dann fragte er sich, warum sie es jetzt tat. Es erschien ihm absurd, dass diese Tracy ihnen in den Schoß fiel, damit sie mit ihr all die Lara-Sachen machten, von denen sie im Bett laut fantasiert hatten. Aber was war nicht absurd? Dass er nicht imstande war, auf eine Bühne zu treten und zu spielen? Dass er Patient in einer psychiatrischen Klinik gewesen war? Dass er eine Liebesaffäre mit einer Lesbe hatte, die er zum ersten Mal an der Brust ihrer Mutter gesehen hatte? Wenn ein Mann mit zwei Frauen ins Bett geht, ist es nicht ungewöhnlich, dass eine der Frauen sich zu Recht oder Unrecht vernachlässigt fühlt und schließlich weinend in einer Ecke sitzt. Doch angesichts dessen, was sich hier entwickelte, würde er derjenige sein, der schließlich weinend in der Ecke saß. Dennoch fühlte er sich, als er von der anderen Seite des Betts aus zusah, keineswegs schmerzlich ausgeschlossen. Er hatte Peggin das Kommando übergeben und würde erst teilnehmen, wenn er dazu aufgefordert wurde. Bis dahin würde er zusehen, ohne sich einzumischen. Es hatte etwas Gefährliches. Sein Herz hämmerte vor Erregung. Es war die Erregung des Gottes Pan, der mit spähendem, lüsternem Blick aus der Ferne zusah. Peggin sah zu ihm auf und sagte etwas. Sie lag jetzt auf dem Rücken neben Tracy und strich über Tracys lange Haare. Mit dem mädchenhaften Lächeln, das die beiden oberen Schneidezähne enthüllte, sagte sie leise, »Du bist dran.« Sie packte Tracy an der Schulter, flüsterte, »Zeit, den Meister zu wechseln«, und wälzte den großen, erhitzten Körper der Fremden zu ihm. »Drei Kinder kamen zusammen«, sagte er, »und beschlossen, ein Stück aufzuführen, worauf seine Vorstellung begann.« Gegen Mitternacht fuhren sie Tracy zurück zu dem Gasthaus, auf dessen Parkplatz ihr Wagen stand. »Macht ihr sowas oft?« fragte sie vom Rücksitz, wo Peggin sie in den Armen hielt. »Nein«, sagte Peggin. »Du?« »Noch nie in meinem ganzen Leben.« »Und wie fandest du es?« fragte Peggin. »Ich kann nicht klar denken. Mein Kopf ist noch zu voll von all dem. Ich fühle mich wie nach einem Trip, als hätte ich Drogen genommen.« »Wo hast du den Mumm dazu hergenommen?« wollte Peggin wissen. »Kam der vom Alkohol?« »Deine Kleider, wie du ausgesehen hast. Ich dachte, ich brauche keine Angst zu haben. Sag mal, ist er der Schauspieler?« fragte Tracy sie, als wäre er gar nicht anwesend. »Ja«, sagte Peggin. »Das hat mir der Barmann gesagt.« »Und du bist Schauspielerin?« fragte sie Peggin. »Ab und zu«, sagte Peggin. »Es war verrückt«, sagte Tracy. »Ja«, erwiderte Peggin, die nicht gerade zaghaft war und die Dinge tatsächlich bis zum Äußersten getrieben hatte. Tracy küsste Peggin leidenschaftlich, als sie sich verabschiedeten. Peggin erwiderte den Kuss nicht weniger leidenschaftlich. Sie strich Tracy über das Haar und die Brüste. Auf dem Parkplatz neben dem Gasthaus, wo sie sich kennengelernt hatten, klammerten sich die beiden für einen Augenblick aneinander. Dann stieg Tracy in ihren Wagen, und bevor sie davonfuhr, hörte er Peggin zu ihr sagen, »Bis bald.« Exler dachte, ich habe mich verrechnet. Ich habe es nicht durchdacht. Er war nicht mehr der goldene Gott Pan. Ganz im Gegenteil. Während Peggin duschte, setzte er sich unten in die Küche und trank eine Tasse Tee, als wäre nichts geschehen, als hätten sie wieder einmal einen ganz normalen Abend zu Hause verbracht. Der Tee, die Tasse, die Untertasse, der Zucker, die Sahne, das alles entsprach einem Bedürfnis nach Nüchternheit, Sachlichkeit. »Ich will ein Kind haben.« Er stellte sich das Unwahrscheinlichste vor, was es gab. Das war ja der Grund, warum er es sich vorstellte. Er versuchte, ihrer beider Kühnheit wieder in geregelte Bahnen zu lenken. »Von wem?« sagte er in seiner Fantasie. »Von dir? Du bist der Mann meines Lebens. Wie deine Eltern dir schon vor Augen geführt haben, gehe ich auf die 70 zu. Wenn das Kind 10 ist, werde ich 75, 76 sein. Dann bin ich vielleicht nicht mehr der Mann deines Lebens. Bei dem Zustand, in dem mein Rücken ist, sitze ich dann womöglich im Rollstuhl, wenn ich nicht schon tot bin. Vergiss doch meine Eltern, sagte sie in seiner Fantasie. Du sollst der Vater meines Kindes sein. Und willst du es dann auch vor Acer und Carol verheimlichen? Nein, das ist vorbei. Du hattest recht. Louise hat mir mit diesem Anruf einen Gefallen getan. Nein, keine Geheimnisse mehr. Sie werden sich mit den Dingen abfinden müssen. Und woher kommt dieser plötzliche Kinderwunsch? Daher, dass ich geworden bin, was ich für dich werden wollte. In seiner Fantasie sagte er, wer hätte geahnt, dass sich dieser Abend so entwickeln würde? »Aber wieso denn?« erwiderte Peggin. »Es ist der nächste logische Schritt. Wenn wir weiter zusammenbleiben sollen, will ich dreierlei. Ich will, dass du deinen Rücken operieren lässt. Ich will, dass du deine Karriere wieder aufnimmst. Und ich will, dass du mir ein Kind machst.« Du willst eine ganze Menge. Und wer hat mir das beigebracht? Hörte er sie in seiner Fantasie fragen. Das ist mein Vorschlag für ein wirkliches Leben. Das größte Angebot, das ich dir machen kann. Rückenoperationen sind heikel. Die Ärzte sagen, in meinem Fall würde eine Operation nichts bringen. Aber du kannst doch nicht immer diese Schmerzen haben. Du kannst doch nicht immer nur so herumhumpeln. Und das mit meiner Karriere ist noch heikler. Nein, sagte sie in seiner Fantasie. Es geht nur darum, einen Plan zu entwickeln, wie diese Unsicherheit beendet werden kann. Einen kühnen, langfristigen Plan. Mehr braucht man gar nicht, antwortete er in seiner Fantasie. Ja, es ist an der Zeit, kühn zu sein. Wenn ich irgendwas sein sollte, dann vermutlich vorsichtig. Aber er hatte in ihrer Gesellschaft begonnen, sich zu verjüngen. Er hatte alles Erdenkliche getan, um sich einzureden, sie, die ihm bei der ersten Begegnung ein Glas Wasser gebracht hatte, um dann sogleich diese bewundernswerte Großtat zu vollbringen, den Wechsel der sexuellen Orientierung, könne an seiner Seite all die schönen Vorstellungen von Erfüllung Wirklichkeit werden lassen. Und darum waren seine Gedanken so hoffnungsvoll wie möglich. Als er in der Küche saß und das berichtigte Leben vor seinem inneren Auge vorbeiziehen ließ, stellte er sich vor, dass er einen Orthopäden aufsuchte, der zunächst ein MRT und dann ein Myelogramm durchführen ließ und ihn anschließend operierte. Inzwischen hätte er sich mit Jerry Oppenheim in Verbindung gesetzt und ihm gesagt, wenn jemand ihm eine Rolle anbieten wolle, er stehe wieder zur Verfügung. Dann, noch immer am Küchentisch, wo er sich von diesen Fantasien beflügeln ließ, während Peggin oben duschte, stellte er sich vor, dass Peggin im selben Monat, in dem er im Guthrie-Theater als James Tyrant Premiere hatte, von einem gesunden Kind entbunden wurde. Er hatte Vincent Daniels Visitenkarte als Lesezeichen in eines langen Tages Reise gefunden und ihn mit dem Skript aufgesucht und gemeinsam waren sie zu Werk gegangen, bis sie schließlich herausgefunden hatten, wie er aufhören konnte, sich zu misstrauen. Und so war, als er bei der Premiere im Guthrie auf die Bühne trat, der verloren geglaubte Zauber wieder da. Und er wusste, während die Worte so natürlich, so leicht über seine Lippen kamen, dass diese Vorstellung so gut war wie nur je eine, die er gegeben hatte. Und dass es zwar sehr schmerzhaft, aber vielleicht nicht das Schlechteste gewesen war, so lange in einer Krise gesteckt zu haben. Jetzt glaubte das Publikum ihm wieder, in jedem Augenblick. Zuvor hatte er sich angesichts des beängstigendsten Aspekts des Spielens auf der Bühne, angesichts eines Textes, den er zu sprechen hatte und der Leichtigkeit und eine gewisse Spontaneität erforderte, nackt und durch keinerlei Konzept geschützt gefühlt. Doch jetzt war wieder alles instinktiv und ein anderes Konzept brauchte er nicht. Die Pechsträhne war vorüber. Die selbst auferlegte Qual war vorbei. Er hatte wieder Selbstvertrauen. Der Kummer war fort, ebenso wie die entsetzliche Angst. Und alles, was ihn geflohen hatte, war wieder da, wo es hingehörte. Die Wiederherstellung eines Lebens musste irgendwo beginnen. Und bei ihm hatte sie damit begonnen, dass er sich in Peggin Stapleford verliebt hatte. Erstaunlicherweise genau die richtige Frau für diese Aufgabe. Es schien ihm jetzt, als wäre diese Küchenfantasie nicht mehr das Märchen, das sie anfangs gewesen war, sondern als stelle er sich eine neue Möglichkeit vor, eine Rückeroberung der Lebensfreude, um die er kämpfen und die er erleben und genießen wollte. Exler verspürte eine Entschlossenheit wie damals mit 22, als er zum Vorsprechen nach New York gekommen war. Sobald Peggin am nächsten Morgen zurück nach Vermont gefahren war, rief er ein New Yorker Krankenhaus an und fragte nach einem Arzt, den er wegen des Risikos einer Vaterschaft mit 65 konsultieren konnte. Man stellte ihn zu einer Spezialistin durch, mit der er einen Termin für die kommende Woche vereinbarte. Peggin erzählte er nichts davon. Das Krankenhaus lag recht weit im Norden von Manhattan. Und nachdem er den Wagen in einer Garage geparkt hatte, machte er sich mit wachsender Erregung auf den Weg zur Praxis. Dort gab man ihm die üblichen medizinischen Formulare und dann erschien ein Filipino von etwa Mitte 30, der sich als Dr. Wans Assistent vorstellte. Neben dem Wartezimmer lag ein Raum mit einem Fenster, in den der Filipino ihn führte, damit sie ungestört sprechen konnten. Das Zimmer schien in erster Linie für Kinder gedacht zu sein. Kleine Tische und Stühle standen herum und an den Wänden hingen von Kindern gemalte Bilder. Sie setzten sich an einen Tisch und der Assistent stellte ihm Fragen über ihn selbst und seine Angehörigen, an welchen Krankheiten sie gelitten hätten und woran sie gestorben seien. Er vermerkte die Antworten auf einem Blatt Papier, das mit einem Stammbaum bedruckt war. Exler erzählte ihm alles, woran er sich erinnern konnte. Dann nahm der Assistent ein zweites Blatt und fragte nach der Familie der zukünftigen Mutter. Exler konnte ihm nur sagen, dass Pegins Eltern noch lebten. Er kannte jedoch ihre Krankengeschichte nicht, ebenso wenig wie die von Pegins Onkeln und Tanten, Großeltern und Urgroßeltern. Der Assistent fragte nach den Ursprungsländern von Pegins Vorfahren, wie er es bei Exler selbst auch getan hatte, und sagte, er werde die Daten Dr. Wan vorlegen und sie mit ihr besprechen, und dann werde sie Exler zur Verfügung stehen. Exler blieb allein in dem Raum zurück. Überglücklich spürte er, dass seine Kraft und Natürlichkeit zurückkehrten, dass er die Demütigung hinter sich ließ und dass die Zeit, da er sich vor der Welt versteckt hatte, vorbei war. Dies war kein Tagtraum mehr. Simon Exlers Wiederbelebung hatte tatsächlich begonnen, und das ausgerechnet in diesem Raum voller Kindermöbel. Ihre Größe erinnerte ihn an den Maltherapiesaal in Hammerton, wo er und Sybil Van Buren Buntstifte und Papier bekommen hatten, damit sie für die Therapeutin etwas malten. Er erinnerte sich, dass er sich wie als kleiner Junge im Kindergarten gehorsam ans Werk gemacht hatte. Er dachte an die erniedrigenden Folgen der Tatsache, dass er in Hammerton gelandet war. Jede Spur von Selbstgewissheit war verschwunden gewesen. Das Einzige, was das alles durchdringende Gefühl von Vernichtung und Angst gemildert hatte, waren die Gespräche gewesen, die er nach dem Abendessen im Aufenthaltsraum gehört hatte, die Geschichten jener Patienten, die noch immer ganz im Bann ihres Selbstmordversuchs gestanden hatten. Jetzt dagegen war er ein großer Mann, der unbeholfen auf einem kleinen Stuhl saß, und er war eins mit dem Schauspieler. Er war sich seiner großen Leistung bewusst und glaubte daran, dass das Leben wieder beginnen könne. Dr. Wan, eine kleine, schlanke Frau, sagte, sie brauche selbstverständlich auch die Krankengeschichte von Pegins Familie, doch sie könne zumindest in groben Zügen über die Risiken von Geburtsfehlern bei Kindern älterer Männer sprechen. Das ideale Alter, um ein Kind zu zeugen, sei bei Männern in den 20ern. Und obwohl die Gefahr, genetische Defekte wie Autismus zu vererben, nach dem 40. Lebensjahr signifikant höher sei und ältere Männer mehr Spermien mit geschädigter DNA hätten als jüngere, sei die Wahrscheinlichkeit, ein normales Kind zu bekommen, für einen Mann seines Alters und Gesundheitszustandes nicht unbedingt kleiner. Insbesondere da einige, wenn auch nicht alle Geburtsfehler bereits während der Schwangerschaft entdeckt werden könnten. Die Hodenzellen, in denen die Spermien erzeugt werden, teilen sich alle 16 Tage, erklärte Dr. Wan ihm, während sie sich an einem der kleinen Tische gegenüber saßen. Das bedeutet, dass diese Zellen sich bis zum 50. Lebensjahr etwa 800 Mal geteilt haben. Und mit jeder Zellteilung steigt das Risiko von Defekten in der DNA der Spermien. Sobald Pegin die Krankengeschichte ihrer Familie beigesteuert habe, könne sie, Dr. Wan, die Situation sehr viel genauer einschätzen und sollten sie bei ihrem Kinderwunsch bleiben, mit ihnen erörtern. Sie gab ihm ihre Karte und ein Merkblatt, auf dem das Wesen und die Risiken von Geburtsfehlern detailliert dargestellt waren. Sie erklärte ihm auch, dass bei Männern seines Alters die Fruchtbarkeit vermindert sein könne, und gab ihm auf seine Bitte die Adresse eines Labors, wo er sein Sperma analysieren lassen konnte. Anschließend könne man genauer einschätzen, ob bei der Empfängnis Schwierigkeiten zu erwarten seien, sagte sie. »Wir müssen untersuchen, wie viele Spermien sie haben«, sagte sie, »und wie beweglich und intakt sie sind.« »Ich verstehe«, sagte er und ergriff mit einem unbezähmbaren Gefühl der Dankbarkeit ihre Hand. Sie lächelte ihn an, als wäre sie die Ältere von ihnen beiden, und sagte, Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich an. Zu Hause hatte er das überwältigende Bedürfnis, Pegin anzurufen und ihr von der großartigen Idee, die ihn beseelte, und seinen ersten Schritten zu ihrer Umsetzung zu erzählen. Dieses Gespräch würde jedoch bis zum kommenden Wochenende warten müssen. Dann würden sie stundenlang Zeit haben, um zu reden. In jener Nacht lag er allein im Bett und las das Merkblatt, das Dr. Wan ihm mitgegeben hatte. Für ein gesundes Baby braucht es gesunde Spermien. Etwa 2-3% aller Kinder kommen mit einem gravierenden Geburtsfehler zur Welt. Für mehr als 20 seltene, aber schwere genetische Defekte ist das vorgerückte Alter der Väter verantwortlich. Je älter ein Mann bei der Zeugung eines Kindes ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt. Ältere Väter haben mit größerer Wahrscheinlichkeit Kinder, die an Autismus, Schizophrenie oder Down-Syndrom leiden. Er las das Merkblatt einmal und dann ein zweites Mal durch, und obgleich er einige Informationen ernüchternd fand und die Risiken nun kannte, war seine Entschlossenheit ungemindert. Er würde sich durch das, was er gelesen hatte, nicht von seinem Plan abbringen lassen. Stattdessen stand er, zu aufgeregt, um zu schlafen, und erfüllt von dem Gedanken, dass etwas Wunderbares geschah, wieder auf, setzte sich ins Wohnzimmer und empfand, zusätzlich belebt durch das Hören von Musik, nicht nur ein Gefühl der Furchtlosigkeit, wie er es seit Jahren nicht gekannt hatte, sondern auch ein tiefes biologisches Bedürfnis nach einem Kind, das gewöhnlich eher Frauen als Männern zugeschrieben wird. Nichts an ihrem Zusammensein erschien ihm jetzt noch unwahrscheinlich. Pegin musste mit ihm zu Dr. Wan fahren. Wenn sie ihre eigene Krankengeschichte erzählt hatte, würden sie beide nüchtern die nächsten Schritte planen. Er hatte vor, nach dem Essen am Freitagabend mit ihr zu sprechen. Doch als Pegin am späten Freitagnachmittag eintraf, ging sie sogleich mit einem Stapel zu korrigierender Seminararbeiten in ihr Arbeitszimmer und überließ es ihm, das Essen zu machen. Und nach dem Abendessen zog sie sich abermals zurück und korrigierte weiter. Er dachte, soll sie es heute Abend erledigen, dann können wir das ganze Wochenende reden. Als sie auf den Tag genau 2 Wochen nach ihrem Abenteuer mit Tracy zu Bett gegangen waren und er begann, sie zu küssen und zu liebkosen, wandte Pegin sich ab und sagte, »Ich bin heute Abend nicht mit dem Herzen dabei.« »Na gut«, sagte er und legte sich, da er offenbar nicht imstande war, sie in Stimmung zu bringen, auf seine Seite des Betts, hielt aber mit seiner Hand, der Hand, die sie noch immer überall berühren wollte, die ihre, bis sie eingeschlafen war. Mitten in der Nacht wachte er auf und fragte sich, was es bedeutete, dass sie nicht mit dem Herzen dabei war und warum sie seit ihrer Ankunft so sehr Abstand zu ihm gehalten hatte. Er fand es gleich als erstes am nächsten Morgen heraus, noch bevor er Gelegenheit gehabt hatte, ihr von seinem Gespräch mit Dr. Wan und allem, was dem vorausgegangen war, sowie dem, was nun möglicherweise vor ihnen lag, zu erzählen. Er stellte fest, dass sein Gespräch mit Dr. Wan nicht so sehr dazu gedient hatte, sich zu informieren, um übereilte Entschlüsse zu vermeiden, als vielmehr dazu, sich tiefer und tiefer in Selbsttäuschung und Hirngespinsten zu verlieren. »Es ist vorbei«, sagte sie am Frühstückstisch zu Exler. Sie saßen einander gegenüber, auf denselben Stühlen wie vor Monaten, als sie ihm gesagt hatte, sie seien das Wagnis längst eingegangen. »Was ist vorbei?«, fragte er. »Das hier.« »Aber warum?« »Es ist nicht das, was ich will. Ich habe einen Fehler gemacht.« So abrupt begann das Ende. Und es gipfelte etwa eine halbe Stunde später darin, dass Pegin mit ihrer gepackten Reisetasche an der Tür stand und Exler weinte. Es war das genaue Gegenteil dessen, was er sich in jener Nacht vor 2 Wochen in der Küche ausgemalt hatte. Das genaue Gegenteil dessen, was er sich bei seinem Gespräch mit Dr. Wan ausgemalt hatte. Alles hatte ganz anders sein sollen. Alles, was er wollte, vereitelte sie. Ja, nun weinte auch sie. Es fiel ihr nicht so leicht, diesen Bruch zu vollziehen, wie es anfangs am Tisch geschienen hatte. Dennoch lenkte sie nicht ein und blieb stumm, wie sehr er auch weinte. Das Bild, das sie dort an der Haustür abgab, sie trug wieder die burschikose rote Jacke mit dem Reißverschluss und hielt die Reisetasche in der Hand, sagte alles. Dies war die Art von Druck, die sie aushalten konnte. Sie würde sich nicht an den Tisch setzen und bei einer Tasse Kaffee ein offenes Gespräch mit ihm führen, an dessen Ende eine Wiederannäherung stand. Sie wollte nur frei von ihm sein und dem ziemlich gewöhnlichen Wunsch nachgeben, weiterzuziehen und etwas Neues zu versuchen. »Du kannst nicht alles ungeschehen machen«, rief er wütend. Peggy, die mächtigere von ihnen beiden, öffnete die Tür. Schließlich sagte sie unter Tränen, »Ich habe versucht, die vollkommene Frau für dich zu sein.« »Was zum Teufel soll das heißen? Ging es denn je um Vollkommenheit? Zieh dich nicht von mir zurück. Ich finde es herrlich und ich will nicht, dass es aufhört. Ich war dumm genug, dir zu glauben und zu denken, dass du getan hast, was du tun wolltest.« »Es war ja das, was ich wollte. Ich wollte so gern sehen, ob ich dazu imstande bin.« »Dann war es also ein Experiment bis zum bitteren Ende. Ein weiteres Abenteuer der Peggy Mike, wie damals, als du die Werferin der Softballmannschaft abgeschleppt hast. Ich kann nicht mehr der Ersatz dafür sein, dass du nicht mehr spielen kannst. Ach, hör doch damit auf, das ist ja zum Kotzen. Aber es stimmt. Ich bin das, was du stattdessen hast. Ich soll dir ein Ersatz dafür sein.« »Das ist der absurdeste Mist, den ich je gehört habe. Und das weißt du auch. Geh, Peggy, wenn das deine Rechtfertigung ist, dann geh einfach. Wir sind das Wagnis eingegangen. Ich bin das Wagnis eingegangen. Du hast doch immer nur gesagt, was ich, wie du dachtest, hören wollte, damit du weiterhin kriegen konntest, was du wolltest, solange du es wolltest.« »Das stimmt nicht«, schrie sie. »Du willst zu Tracy, nicht?« »Was? Du verlässt mich, um zu Tracy zu gehen?« »Nein, Simon, nein! Du verlässt mich nicht, weil ich keine Arbeit habe. Du verlässt mich, um mit dieser Frau zusammen zu sein. Du gehst von mir direkt zu ihr.« »Wohin ich gehe, ist meine Sache. Lass mich einfach!« »Wer hält dich denn zurück? Ich jedenfalls nicht. Niemals!« Er zeigte auf die Reisetasche, in die sie die neuen Kleider gestopft hatte, die in seinen Schränken gehangen und zusammengefaltet in seinen Schubladen gelegen hatten. Sie gab keine Antwort. Aber das Gefühl, das sie durchfuhr, war Hass. So jedenfalls deutete er ihren Blick. »Ja, geh«, sagte er, »jetzt können deine Eltern nachts wieder ruhig schlafen. Du bist nicht mehr mit einem alten Mann zusammen. Jetzt gibt es keinen mehr, der sich zwischen dich und deinen Vater stellt. Du bist ganz frei und unbehindert. Keine Ermahnungen mehr von zu Hause. Du bist wieder in Sicherheit, in deiner Ausgangsposition. Gut, geh. Geh zu deiner nächsten Liebhaberin. Ich war ohnehin nie stark genug für dich.« Auf dem Lebensweg eines Mannes liegen zahlreiche Fallen. Und Peggy war die letzte gewesen. Er war begierig hineingetappt. Er hatte den Köder geschluckt wie der dümmste Gefangene der Welt. Es hatte nicht anders enden können. Und doch war er der Letzte, der dies herausfand. Unwahrscheinlich? Es war vorhersehbar gewesen. Nach so langer Zeit verlassen? Offenbar war die Zeit für sie nicht so lang gewesen wie für ihn. Alles Gewinnende an ihr war verschwunden. Und in der Sekunde, die sie gebraucht hatte, um zu sagen, es ist vorbei, war er dazu verurteilt worden, mit 6 Zweigen in seinem Loch zu sitzen, allein und ohne jeden Lebenswillen. Sie fuhr in ihrem Wagen davon, und der Vorgang des Zusammenbrechens dauerte nur 5 Minuten. Es war ein Zusammenbruch aufgrund eines selbstverschuldeten Sturzes. Ein Zusammenbruch, von dem er sich nun nie mehr erholen würde. Er ging hinauf auf den Speicher, und dort saß er den ganzen Tag bis tief in die Nacht und bereitete sich innerlich darauf vor, den Abzug der Schrotflinte zu betätigen. Immer wieder war er drauf und dran, hinunterzurennen und Jerry Oppenheim mit einem Anruf zu wecken, drauf und dran in Hammerton anzurufen und mit seinem Arzt zu sprechen, drauf und dran die Notrufnummer zu wählen. und ein Dutzend Mal im Verlauf des Tages war er drauf und dran, in Lansing, Michigan anzurufen und Acer zu sagen, was für ein hinterhältiger Hurensohn er sei, weil er Pegin gegen ihn aufgehetzt habe. Denn so, da war er sicher, hatte es sich abgespielt. Pegin hatte recht gehabt, als sie ihre Beziehung mit ihm hatte geheim halten wollen. »Weil sie dich schon so lange kennen«, hatte sie auf seine Frage geantwortet, warum sie ihn ihren Eltern verheimlichte. »Weil ihr alle gleich alt seid.« Wäre er damals, als er Pegin vorgeschlagen hatte, persönlich mit Acer zu sprechen, nach Michigan geflogen, dann hätte er die Katastrophe vielleicht abwenden können. Acer jetzt anzurufen, würde gar nichts bringen. Pegin war fort. Bei Tracy. Bei Lara. Bei der Werferin mit dem Pferdeschwanz. Wo immer sie auch war, er brauchte sich jedenfalls keine Sorgen über genetische Risiken zu machen, hervorgerufen dadurch, dass er ein Mann in vorgerücktem Alter war, dessen Hodenzellen sich bereits weit über 800 Mal geteilt hatten. Gegen Abend konnte er sich nicht mehr beherrschen und ging das Gewehr in der Hand hinunter zum Telefon. Carol meldete sich. »Hier ist Simon Axler.« »Oh ja, hallo, Simon.« »Ich möchte Acer sprechen.« Seine Stimme zitterte und sein Herz schlug schneller. Er musste sich in der Küche auf einen Stuhl setzen. Es war sehr ähnlich wie in Washington, als er das letzte Mal versucht hatte, auf die Bühne zu gehen. Nichts von alledem wäre geschehen, wenn Louis Renner nicht von Rachsucht erfüllt mitten in der Nacht in Michigan angerufen hätte, um den Stapleford's von ihrer Tochter und ihm zu erzählen. »Geht es dir gut?«, fragte Carol. »Eigentlich nicht. Pegin hat mich verlassen. Ich möchte Acer sprechen.« »Acer ist noch im Theater. Du kannst versuchen, ihn dort zu erreichen.« »Jetzt lass mich mit ihm sprechen, Carol.« »Ich sage dir doch, er ist nicht hier.« »Sind das nicht wunderbare Neuigkeiten? Ist das nicht eine große Erleichterung? Ihr braucht nicht mehr zu befürchten, dass eure Tochter einen gebrechlichen alten Mann pflegen muss. Ihr braucht nicht mehr zu befürchten, dass sie die Wärterin für einen Verrückten und die Krankenschwester für einen Invaliden spielen muss. Aber ich sage euch ja nichts, was ihr nicht schon wisst. Ihr habt es ja selbst eingefädelt.« »Pegin hat dich verlassen, sagst du?« »Lass mich jetzt mit Acer sprechen.« Es trat eine kleine Pause ein und dann sagte sie im Gegensatz zu ihm ganz ruhig, »Du kannst versuchen, ihn in seinem Büro zu erreichen. Ich gebe dir die Nummer.« Er wusste jetzt ebenso wenig wie zuvor, als er beschlossen hatte anzurufen, ob er das Richtige oder das Falsche, das Schwache oder das Starke tat. Er legte das Gewehr auf den Küchentisch und notierte die Nummer, die Carol ihm sagte. Dann legte er ohne ein weiteres Wort auf. Wenn er in einem Stück diese Rolle spielen sollte, wie würde er sie dann anlegen? Wie würde er diesen Anruf tätigen? Mit bebender oder fester Stimme? Mit geschliffenem Sarkasmus oder wilder Raserei? Entsagungsvoll oder wütend? Er vermochte die Rolle des älteren, von seiner 25 Jahre jüngeren Geliebten verlassenen Mannes ebenso wenig zu spielen wie die des Macbeth. Hätte er sich nicht lieber das Hirn rausblasen sollen, während Carol noch am anderen Ende der Leitung gewesen war? Wäre das nicht am besten gewesen? Er konnte natürlich auch aufhören. Er konnte hier und jetzt mit dem Wahnsinn aufhören. Er würde Pegin nicht zurückgewinnen, indem er Acers Nummer wählte. Und dennoch wählte er sie. Er versuchte, Pegin ja gar nicht zurückzugewinnen. Das war unmöglich. Nein, er würde sich nicht übertölpeln und vorführen lassen von einem zweitklassigen Schauspieler, der zusammen mit der zweitklassigen Schauspielerin, die er geheiratet hatte, über ein kleines Theater in der tiefsten Provinz herrschte. Die Stapleford's, dachte er, sind auf den New Yorker Bühnen ebenso gescheitert wie in der Filmwelt in Kalifornien, und so produzieren sie jetzt große dramatische Kunst, unkorrumpiert von kommerziellen Erwägungen. Nein, diese Kleingeister würden ihn nicht unterkriegen. Er würde sich nicht wie ein Junge von ihren Eltern beiseite schieben lassen. Das Telefon läutete nur einmal, dann meldete sich Acer. »Was hattest du eigentlich davon?« rief Axler, schäumend vor Wut, »sie gegen mich aufzuhetzen. Du konntest es nicht ertragen, dass sie lesbisch war. Das hat sie mir erzählt. Weder du noch Carol konnten es ertragen. Ihr wart entsetzt, als sie es euch gesagt hat. Und als sie mit mir zusammen war, hatte deine Tochter das aufgegeben und sich für ein neues Leben geöffnet. Und sie war glücklich. Du hast uns nie zusammen erlebt. Begin und ich waren glücklich. Aber anstatt mir dafür zu danken, überredest du sie, ihre Sachen zu packen und zu gehen. Lieber soll sie wieder lesbisch sein, solange sie nur nicht mit mir zusammen ist. Warum? Warum? Erklär mir das. Zunächst mal solltest du dich beruhigen, Simon. Ich werde mir keine Tirade anhören. Hast du irgendeine besondere Abneigung gegen mich? Vielleicht noch von damals, als wir uns kennengelernt haben? Ist hier Neid im Spiel, Asa? Willst du dich vielleicht rächen oder bist du eifersüchtig? Was habe ich ihr getan? Ich bin 65 und schon länger nicht mehr aufgetreten und ich habe Rückenprobleme. Was ist daran so schlimm? Wo ist da die drohende Gefahr für deine Tochter? Hat irgendetwas davon mich daran gehindert, ihr zu bieten, was immer sie wollte? Ich habe Pegin alles gegeben, was ich konnte. Ich habe mich auf jede erdenkliche Art bemüht, sie glücklich zu machen. Dessen bin ich sicher, das hat sie Carol und mir gesagt. Niemand könnte dir deine Großzügigkeit vorwerfen und niemand hat das je getan. Du weißt, dass sie mich verlassen hat. Jetzt weiß ich es. Vorher nicht? Nein. Das glaube ich dir nicht, Asa. Pegin tut, was sie will. So war sie schon immer. Pegin hat getan, was du von ihr verlangt hast. Es ist mein Recht als Vater, mir Gedanken über meine Tochter zu machen und ihr Ratschläge zu geben. Ich wäre nachlässig, wenn ich das nicht täte. Aber wie konntest du ihr Ratschläge geben, wenn du keine Ahnung hattest, wie unsere Beziehung war? Du hattest bloß eine Vorstellung von mir, dass ich mit all meinem Ruhm und all meinem Erfolg dir stehle, was rechtmäßig dir gehört. Du fandest es ungerecht, dass ich auch noch Pegin haben sollte, stimmt's? Hätte er es nicht auf einen Lacher anlegen sollen, anstatt seine Wut hinauszubrüllen? Hätte er, anstatt zu schreien wie ein Verrückter, nicht lieber leise und sardonisch sein sollen, als wäre dies eine bewusst verletzende Übertreibung und nicht ein Indiz dafür, dass er dabei war, den Verstand zu verlieren? »Ach, spiel es doch, wie du willst«, sagte Exler zu sich selbst. »Wahrscheinlich legst du es auf einen Lacher an und merkst es nicht einmal.« Seine Tränen waren ihm zuwider, doch weinte er mit einem Mal wieder. Er weinte aus Scham, aus Schmerz über seinen Verlust, aus Wut. Seine Gefühle waren unentwirrbar miteinander verstrickt. Und so legte er den Hörer auf und beendete das Gespräch mit Asa, das er nie hätte beginnen sollen. Denn letztlich war er es ja, der für das Geschehene verantwortlich war. Ja, er hatte sich auf jede erdenkliche Art bemüht, sie glücklich zu machen und so, idiotischerweise, Tracy in ihr gemeinsames Leben geholt und alles zunichte gemacht. Aber wie hätte er das voraussehen können? Tracy hatte freiwillig bei einem Spiel mitgemacht, bei einem hübschen kleinen Sexspiel, wie viele Paare es spielten, weil sie ein wenig Abwechslung und Aufregung suchten. Wie hätte er ahnen können, dass die Szene in der Bar zum endgültigen Verlust Pegins führen würde? Hätte ein klügerer Mann es gewusst? Oder war es lediglich eine Fortsetzung des Schicksals, das ihn gehindert hatte, Prospero und Macbeth zu spielen? War das alles die Folge seiner Dummheit? Oder vielmehr seine Art, sich immer tiefer zu wühlen, bis zu seinem letztlichen Untergang? Wer war diese Tracy? Die neue Verkäuferin in einem Antiquitätengeschäft in der Provinz, eine einsame Trinkerin in einem Landgasthof. Wer war sie schon im Vergleich zu ihm? Es war einfach unmöglich. Wie konnte er von Tracy besiegt werden? Wie konnte er von Asa besiegt werden? Hatte Pegin beschlossen, ihn zugunsten von Tracy zu verlassen, weil sie sich dadurch auf einer verborgenen Ebene wie ein kleines Mädchen wieder in die Arme ihres Papas warf? Und angenommen, sie hatte ihn weder zugunsten von Tracy noch wegen der Bedenken ihrer Eltern verlassen, was hatte ihn dann in ihren Augen so abstoßend gemacht? Was hatte ihn plötzlich zu einem Tabu werden lassen? Er nahm das Gewehr, ging in Pegins Arbeitszimmer und betrachtete den Raum, von dessen Wänden sie Victorias Tapeten abgezogen und den sie dann in einem zarten Pfirsichgelb gestrichen hatte, das Zimmer, das sie zu ihrem gemacht hatte, so wie er sie rückhaltlos aufgefordert hatte, ihn zu ihrem Mann zu machen. Er unterdrückte den Impuls, einen Schuss auf die Lehne des Schreibtischstuhls abzufeuern, und nahm stattdessen darauf Platz. Zum ersten Mal bemerkte er, dass sie alle mitgebrachten Bücher aus dem Regal neben dem Schreibtisch entfernt hatte. Wann hatte sie das getan? Vor wie langer Zeit hatte sie die Entscheidung getroffen, ihn zu verlassen? Hatte die Möglichkeit nicht immer schon bestanden, sogar als sie die Tapeten von den Wänden gelöst hatte? Der Impuls, den er jetzt unterdrückte, war der, auf das Bücherregal zu schießen. Stattdessen strich er mit der Hand über die leeren Bretter und dachte vergeblich darüber nach, was er in all diesen Monaten hätte tun können, um sie zum Bleiben zu bewegen. Es musste wohl mindestens eine Stunde vergangen sein, als er beschloss, dass er nicht in Pegins Zimmer auf Pegins Stuhl tot aufgefunden werden würde. Die Schuldige war nicht Pegin. Für die Fehler war allein er verantwortlich, ebenso wie für seine verwirrende Biografie, auf die er aufgespießt war wie auf einen Pfahl. Als er gegen Mitternacht, lange nach seinem Anruf bei Acer, er war vor Stunden wieder auf den Speicher gegangen, feststellte, dass er nicht imstande war, den Abzug zu betätigen, obgleich er schon so weit gegangen war, den Lauf der Flinte in den Mund zu stecken, erinnerte er sich an die zierliche Sybil Van Buren, diese typische Vorstadthausfrau, die nicht einmal 100 Pfund wog und den einmal gefassten Entschluss ausgeführt, die schreckliche Rolle einer Mörderin angenommen und erfolgreich gespielt hatte. Ja, dachte er, wenn sie die Kraft aufgebracht hat, dem Mann, der ihr Dämon war, etwas so Furchtbares anzutun, dann kann ich dasselbe wenigstens mir selbst antun. Er stellte sich die stählerne Entschlossenheit vor, mit der sie ihren Plan bis zu seinem brutalen Ende verfolgt hatte, wie sie einen unbarmherzigen Wahnsinn mobilisiert hatte, um ihre beiden kleinen Kinder zu Hause zurückzulassen, wie sie zielstrebig zum Haus ihres ehemaligen Mannes gefahren war, wie sie die Stufen hinaufgegangen war und geläutet hatte, wie sie das Gewehr in Anschlag gebracht und, als er die Tür geöffnet hatte, aus unmittelbarer Nähe ohne Zögern zweimal gefeuert hatte. Wenn sie das geschafft hat, schaffe ich das hier auch. Sybil Van Buren wurde zum Gradmesser des Mutes. Er sagte sich immer wieder die ermunternde Formel auf, die ihn zur Tat bewegen sollte, als könnten ein paar schlichte Worte ihn dazu bringen, das Unwirklichste zu tun, was es gab. Wenn sie das geschafft hat, schaffe ich das hier auch. Wenn sie das geschafft hat. Bis ihm schließlich der Gedanke kam, er könne doch so tun, als begehe er Selbstmord auf der Bühne. In einem Stück von Tschechow. Was konnte passender sein? Es würde sein letzter ernsthafter Versuch sein, etwas zu spielen, und als das lächerliche, blamierte, schwache Wesen, das er war, als der 13-monatige Irrtum einer Lesbe, würde er alles mobilisieren müssen, was in ihm steckte, um diese Szene zu spielen. Um ein letztes Mal das Vorgestellte Wirklichkeit werden zu lassen, würde er so tun müssen, als wären der Speicher eine Bühne, und er selbst, Konstantin Gavrilowitsch Trepeljow, in der letzten Szene von »Die Möwe«. Mit Mitte 20, als er die Theaterwelt zum Staunen gebracht hatte, als ihm alles gelungen war und er alles erreicht hatte, was er wollte, hatte er die Rolle des ehrgeizigen jungen Schriftstellers gespielt, der das Gefühl hat, in allem zu versagen und verzweifelt ist angesichts seines Scheiterns in der Arbeit und in der Liebe. Die Möwe war eine Broadway-Produktion des Actors Studios gewesen, sein erster großer Erfolg in New York. Die Rolle hatte ihn zum vielversprechendsten Schauspieler der Saison gemacht, voller Selbstgewissheit und einem Gefühl der Einzigartigkeit, und sie hatte ihm den Weg geebnet zu unvorhersehbaren Möglichkeiten. Wenn sie das geschafft hat, schaffe ich das hier auch. Als die Putzfrau wenige Tage später auf dem Speicher seinen Leichnam fand, lag neben ihm ein Zettel, auf dem 9 Wörter standen. Die Sache ist die. Konstantin Gavrilowitsch hat sich erschossen. Es war die letzte Zeile von Die Möwe. Er hatte es geschafft. Der berühmte Star der Bühne, den man einst wegen seiner schauspielerischen Kraft aller Orten gerühmt hatte, und den zu sehen die Menschen ins Theater geströmt waren.